Den folgenden Tag eröffnete sich eine neue Szene in Longbourn. Mr. Collins machte seinen Antrag in aller Form. Nachdem sein Entschluss fest geworden, sah er kein Hindernis, ihn auszusprechen, und bereitete sich dazu vor, wie es ein so wichtiges Geschäft erforderte. Nach eingenommenem Frühstück, als er sich mit Mrs. Bennet, Elizabeth und einer der jüngeren Schwestern allein im Zimmer befand, redete er die Mutter folgendermaßen an. »Madam, darf ich auf Ihre Einwilligung hoffen, wenn ich um eine Privataudienz bei Miss Elizabeth bitte?« Ehe diese Zeit hatte, durch etwas anderes als ein Erröten des Erstaunens zu antworten, erwiderte Mrs. Bennet, »Oh, sehr gern! Ich bin überzeugt, Lizzie wird sich glücklich fühlen. Sie kann nichts dagegen einzuwenden haben. Komm, Kitty, ich brauche dich im oberen Stock.« Hiermit raffte sie ihre Arbeit zusammen und wollte eiligst das Zimmer verlassen, als Elizabeth ausrief, »Liebe Mutter, gehen Sie nicht. Ich bitte Sie darum, Mr. Collins wird mich entschuldigen. Er kann mir nichts zu sagen haben, was Sie nicht alle hören durften. Ich gehe selbst.« »Nein, nein, Lizzie, ich wünsche, dass du da bleibst.« Und als sie sah, dass Elizabeth mit Blicken der höchsten Verzweiflung wirklich Anstalt zur Flucht machte, fügte sie hinzu, »Lizzie, ich befehle dir, da zu bleiben und Mr. Collins anzuhören.« Solch einem Machtspruch durfte Elizabeth nicht entgegenhandeln, und eine augenblickliche Überlegung machte ihr begreiflich, dass es am besten sein würde, die Sache auf diese Weise abzumachen, jetzt, wo es in ihrer Macht stand, sie mit einem Mal zu beendigen. Sie ergab sich deshalb in das Unabänderliche und Collins begann, sobald die Mutter und Schwester das Zimmer verlassen hatten. »Seien Sie versichert, teure Miss Elizabeth, dass Ihre Bescheidenheit weit davon entfernt, Ihnen in meinen Augen Nachteil zu bringen, Ihre Vorzüge nur noch vermehrt. Ich würde Sie ohne diese kleine Abgeneigtheit minder liebenswürdig gefunden haben. Doch bevor ich mit der Hauptsache beginne, sei es mir vergönnt, Ihnen zu versichern, dass ich zu meinem Vorhaben die Einwilligung Ihrer geehrten Frau Mutter habe. Über meine Gesinnung können Sie nicht länger in Zweifel sein, indem ich sie Ihnen bereits durch unzählige kleine Aufmerksamkeiten verraten. Der erste Eintritt in dieses Haus entschied mein Schicksal und bestimmte mir sie als die auserwählte Gefährtin meiner Zukunft. Doch ehe ich mich von meinem Gefühl hinreißen lasse, wird es angemessen sein, Ihnen die Gründe, weshalb ich mich zu verheiraten gedenke, auseinanderzusetzen, sowie warum ich in dieser Absicht nach Longbourn gekommen bin. Die Idee, dass sich Mr. Collins mit aller ihm eigentümlichen Ruhe und Feierlichkeit von seinen Gefühlen hinreißen lassen sollte, erschien Eliza so lächerlich, dass sie nicht imstande war, die kurze, zum Atemholen nötige Pause dazu anzuwenden, den Lauf seiner Rede zu unterbrechen. Und so fuhr er fort, »Die Gründe, die mich zum Heiraten bestimmen, sind erstlich, weil ich es für die Pflicht eines jeden Geistlichen, der wie ich sich in guten Umständen befindet, halte, seiner Gemeinde auch in diesem Punkt mit gutem Beispiel voranzugehen. Zweitens, weil ich überzeugt bin, durch diesen Schritt an Glückseligkeit zu gewinnen. Und drittens, endlich, welchen Umstand ich eigentlich zuerst hätte anführen müssen, weil es der Rat meiner erhabenen Gönnerin und Gebieterin ist. Zweimal hat sie sich herabgelassen, unaufgefordert, ihre Meinung über diesen Gegenstand auszusprechen, und erst noch am letzten Sonntag, bevor ich Hansford verließ, sagte sie, »Mr. Collins, Sie müssen heiraten. Ein Geistlicher in Ihren Umständen muss heiraten. Wählen Sie vernünftig. Ein gebildetes Frauenzimmer in Rücksicht auf mich, aber zugleich Ihren eigenen Verhältnissen angemessen. Ihre künftige Frau muss tätig, verständig, sparsam und wirtschaftlich sein. Dies ist mein Rat. Und haben Sie eine solche gefunden, so bringen Sie sie, sobald es geht, nach Hansford und ich will Sie besuchen. Erlauben Sie mir, meine schöne Cousine, beiläufig zu bemerken, dass ich die mir von Lady Catherine bewiesene Güte und Auszeichnung als einen der größten Vorzüge meiner Lage betrachte. Sie werden Ihr Betragen noch weit liebenswürdiger und herablassender finden, als ich es zu beschreiben imstande bin. Und meiner teuren Elizabeth Witz und Lebhaftigkeit wird Ihrem Wesen sehr zusagen, besonders wenn diese angenehmen Eigenschaften etwas gemildert werden durch den Respekt, den Ihre Herrlichkeit Nähe einem jeden unwillkürlich einflößt. So viel im Allgemeinen über meine Ansichten in Bezug auf die Ehe. Es bleibt mir nur noch zu sagen übrig, weshalb ich mich in dieser Absicht nach Longbourn gewendet, anstatt in meiner Nachbarschaft eine Wahl zu treffen, wo selbst, wie ich Ihnen versichern kann, sehr viele hübsche, junge und liebenswürdige Mädchen zu finden sind. Da mir aber nach dem Tode Ihres verehrten Herrn Vaters, Gott erhalte ihn noch manches Jahr, sein Gut als rechtmäßigem Erben zufällt, konnte ich nicht umhin, die künftige Lebensgefährtin unter seinen Töchtern zu erwählen, um den Übrigbleibenden den Verlust weniger schmerzlich zu machen. Dies, schönste Cousine, ist mein Beweggrund, der mich hoffentlich in Ihrer Achtung noch mehr befestigen wird. Und nun die Versicherung, dass mein Herz Ihnen mit heißer Liebe zugetan ist und nur für Sie schlägt. Auf Vermögen mache ich durchaus keine Ansprüche, wohl wissend, dass Ihr Herr Vater nicht in der Lage ist, Ihnen solches mitzugeben, und dass Sie auf den geringen Anteil des Vermögens Ihrer Frau Mutter erst nach deren Tode rechnen können. Deshalb bescheide ich mich aber diesen Punkt und versichere im Voraus, dass kein unzarter Vorwurf deshalb während unseres Ehestandes über meine Lippen kommen soll. Jetzt war es die höchste Zeit, ihn zu unterbrechen, und Elizabeth sagte: »Sie sind zu rasch, Mr. Collins. Sie vergessen, dass Sie mir noch gar nicht Zeit gelassen haben, Ihnen zu antworten. Empfangen Sie meinen Dank für Ihre gute Meinung. Ich erkenne den vollen Wert der mir zugedachten Ehre, fühle mich aber unfähig, sie anzunehmen.« »Ich sehe«, entgegnete Collins mit einer feierlichen Bewegung der rechten Hand, »dass auch Sie das gewöhnliche Herkommen beobachten und die Anträge, welche Sie im Stillen entschlossen sind anzunehmen, das erste Mal ablehnen. Ich weiß die Fälle, wo es einer zwei- und dreimaligen Wiederholung bedurfte. Deshalb fühle ich mich durch Ihre eben ausgesprochenen Worte keineswegs abgeschreckt. Hoffe vielmehr, Sie in Kurzem zum Altar führen zu dürfen.« »Sie missverstehen mich, Sir«, rief Elizabeth entsetzt. »Nach meiner deutlichen Erklärung kann keine Hoffnung mehr stattfinden. Ich gehöre nicht zu den jungen Damen, wenn es wirklich solche geben sollte, welche so kühn sind, ihre Glückseligkeit von einer zweiten Anfrage abhängig zu machen. Meine Verweigerung ist ernstlich gemeint. Ich bin fest überzeugt, dass Sie mich nicht glücklich machen werden und dass ich die letzte Person auf der Welt bin, Sie zu beglücken. Und wenn Lady Catherine mich kennte, würde sie mich in jeder Hinsicht unpassend für die mir zugedachte Lage erklären.« »Sollte Lady Catherine wirklich so denken«, sagte Collins mit bedächtigem Ernst. »Nein, ich kann es nicht glauben. Seien Sie auch versichert, dass ich nicht versäumen werde, in den höchsten Ausdrücken von Ihrer Bescheidenheit, Wirtschaftlichkeit und von Ihren anderen liebenswürdigen Eigenschaften zu sprechen.« »Mr. Collins, ich muss nochmals versichern, dass alle Ihre Lobsprüche vergeblich sein würden. Erlauben Sie mir die Bitte, über mich selbst zu entscheiden und meinem Ausspruch Glauben beizumessen. Durch das Anerbieten Ihrer Hand haben Sie Ihr Zartgefühl hinsichtlich unserer Familie beruhigt und können ohne Gewissensbisse Besitz von Longbourn nehmen, sobald es Ihnen zufällt. Diese Sache wäre also abgemacht.« Bei den letzten Worten war sie aufgestanden und wollte das Zimmer verlassen, als Collins sie zurückhielt. »Sobald ich wieder die Ehre haben werde, über diesen Gegenstand mit Ihnen zu sprechen, hoffe ich, eine günstigere Antwort zu erhalten, als mir jetzt zuteil geworden, obgleich ich weit davon entfernt bin, Sie der Grausamkeit zu beschuldigen. Ich weiß, dass es bei Ihrem Geschlecht zur festen Regel geworden ist, die Anträge eines annehmlichen Mannes zum ersten Mal abzuweisen, und erkenne, dass Ihre Antwort so viel Hoffnung enthalten hat, als der weiblichen Delikatesse zu geben erlaubt ist.« »In der Tat, Mr. Collins«, rief Elizabeth mit einiger Wärme, »Sie quälen mich unbeschreiblich. Wenn meine Antwort Ihnen als Aufmunterung erschienen ist, weiß ich wahrlich nicht, wie ich mich ausdrücken soll, um Ihnen meine Gesinnungen begreiflich zu machen.« »Ich schmeichle mir, verehrte Cousine, dass Ihre Verweigerung nur pro forma gewesen ist, und das aus folgenden Gründen. Erstlich halte ich das Anerbieten meiner Hand und meines Herzens Ihrer Annahme nicht unwürdig, indem ich mir bewusst bin, Ihnen dadurch ein wünschenswertes Los zu bereiten. Meine Verhältnisse, meine Verbindungen mit der Familie de Bourgh und meine Verwandtschaft mit der Ihrigen sind Umstände, die sehr zu meinen Gunsten sprechen. Zweitens muss ich bemerken, dass Sie trotz Ihrer mannigfachen Vorzüge wegen des mangelnden Vermögens vielleicht nicht oft Gelegenheit haben werden, den ernstlichen Absichten eines heiratsfähigen Mannes zu begegnen. Deshalb habe ich Grund zu vermuten, dass Ihre erste Verweigerung meiner Hand nicht wörtlich genommen werden darf und dass Sie, dem Gebrauch junger, eleganter Damen zufolge, meine Liebe nur durch Hindernisse zu steigern gesonnen sind. »Ich aber versichere auf mein Wort«, erwiderte Elizabeth, »dass ich nicht gesonnen bin, den Gebrauch junger, eleganter Damen nachzuahmen und einen rechtschaffenen Mann zu quälen. Ich danke Ihnen nochmals und recht von Herzen für die mir zugedachte Ehre, die ich aber unmöglich annehmen kann, da sie meinen Gefühlen in jeder Hinsicht widerspricht. Kann ich mich deutlicher ausdrücken? Betrachten Sie mich nicht als eines jener eleganten weiblichen Wesen, die nur darauf ausgehen, einen ehrlichen Mann zu plagen, vielmehr als ein bloß vernünftiges Geschöpf, das Ihnen die Wahrheit so schonend wie möglich zu sagen wünscht.« »Sie sind unwiderstehlich«, rief er mit dem Ausdruck unbeholfener Galanterie, »und ich bin überzeugt, dass mein Antrag seine Wirkung nicht verfehlen wird, sobald ich erst die ausdrückliche Einwilligung Ihrer verehrten Eltern dazu erhalten habe.« Einer solchen beharrlichen Selbsttäuschung wusste Elizabeth nichts mehr entgegenzusetzen. Sie schwieg und verließ das Zimmer, fest entschlossen, sich an ihren Vater zu wenden, falls Collins fortfahren sollte, ihre wiederholte Verneinung als schmeichelhafte Aufmunterung zu betrachten. Das kräftige, bestimmte Nein des Vaters konnte wenigstens nicht für weibliche Affektation und Koketterie gehalten werden. Mrs. Bennet ließ dem Bewerber nicht lange Zeit, über den glücklichen Erfolg seines Antrages nachzudenken. Denn kaum hörte sie Eliza die Tür öffnen und raschen Schrittes die Treppe hinanlaufen, als sie wieder in das Zimmer trat und sich und Mr. Collins in den wärmsten Ausdrücken Glück zu der erfreulichen Aussicht ihrer näheren Verwandtschaft wünschte. Der Vetter empfing und erwiderte die Glückwünsche mit selbstgefälliger Freude und berichtete dann die Details der Unterhaltung, mit welchen er sehr zufrieden zu sein versicherte, indem er die abschlägige Antwort seiner schönen Cousine einzig und allein auf Rechnung weiblicher Bescheidenheit und Delikatesse setze. Diese Nachricht erschreckte Mrs. Bennet. Sie kannte ihre Tochter zu gut, um an der Wahrheit ihrer Versicherung zu zweifeln, und konnte nicht umhin, den Bewerber darüber aufzuklären. »Aber verlassen Sie sich auf mich, Mr. Collins«, fügte sie hinzu, »dass Lizzie zur Vernunft gebracht werden soll. Ich werde gleich selbst mit ihr sprechen. Sie ist ein halsstarriges, albernes Mädchen, das seinen eigenen Vorteil nicht kennt, aber ich will ihr ihn schon begreiflich machen.« »Verzeihen Sie mir die Unterbrechung, Madam«, rief Collins in einiger Angst, »aber wenn Miss Elizabeth wirklich so halsstarrig und albern ist, wie Sie sie schildern, möchte ich es selbst bezweifeln, ob sie eine wünschenswerte Gefährtin für einen Mann in meinen Verhältnissen ist. Sollte sie deshalb fortfahren, meinen Antrag zu verwerfen, so halte ich es für ratsam, sie nicht zur Annahme desselben zu zwingen, indem sie bei solchen Fehlern des Charakters keineswegs geeignet sein würde, meine Glückseligkeit zu erhöhen.« »Sir, Sie missverstehen mich gänzlich«, rief Mrs. Bennet alarmiert. »Lizzie ist bloß halsstarrig in solchen Dingen, sonst aber das gutmütigste Geschöpf auf Erden. Ich gehe sogleich zu meinem Mann, die Sache abzumachen.« Ehe Collins hierauf etwas erwidern konnte, hatte sie schon das Zimmer verlassen. »Ach, liebster Bennet«, rief sie beim Eintreten in sein Heiligtum, »wir bedürfen deines Beistandes. Du musst Eliza sagen, dass sie Mr. Collins heiratet. Sie besteht darauf, ihn nicht zu nehmen, und wenn sie sich noch lange besinnt, möchte der Umstand eintreten, dass er sie nicht will.« Bennet erhob den Blick von seinem Buch, als sie hereintrat, und hörte ihr mit dem Ausdruck der höchsten Gemütsruhe zu. »Ich habe nicht das Vergnügen, dich zu verstehen«, sagte er, nachdem sie geendet. »Wovon sprichst du eigentlich?« »Von Mr. Collins und von unserer Elizabeth. Lizzie erklärt, dass sie Mr. Collins nicht haben will, und Mr. Collins fängt jetzt auch an zu sagen, dass er Lizzie nicht haben will.« »Und was kann ich dazu tun? Es scheint mir eine hoffnungslose Sache zu sein.« »Sprich mit Lizzie. Sage ihr, dass sie ihn heiraten soll.« »Sie soll kommen. Ich werde ihr meine Meinung sagen.« Mrs. Bennet zog die Klingel und Elizabeth ward in die Bibliothek zu ihrem Vater beschieden. »Komm näher, Kind«, sagte er, als sie hereintrat. »Ich habe über wichtige Gegenstände mit dir zu sprechen. Ist es wahr, dass Mr. Collins dir einen Heiratsantrag gemacht?« Elizabeth bejahte. »Und dass du diesen Antrag abgewiesen?« »So ist es, mein Vater.« »Sehr wohl. Wir kommen nun zu dem Hauptpunkt. Deine Mutter besteht darauf, dass du Mr. Collins heiraten sollst.« »Ja, oder ich will dich nie wiedersehen.« Eine unglückliche Alternative steht dir, meine arme Elizabeth, bevor. Von diesem Tage an wirst du einem deiner Eltern entsagen müssen. Deine Mutter will dich nie wieder sehen, wenn du Mr. Collins nicht heiratest. Und ich verbanne dich aus meinem Angesicht, wenn du ihn heiratest. Elizabeth konnte ein Lächeln über diesen Schluss der Verhandlung nicht unterdrücken. Mrs. Bennet aber, die fest auf den Beistand ihres Gatten gerechnet hatte, rief im Gefühl bitterer Täuschung: »Was sollen diese Reden bedeuten? Du versprachst mir ja darauf zu bestehen, dass Lizzy den Vetter heiraten sollte.« »Meine Liebe«, entgegnete Mr. Bennet ruhig, »ich muss dich um zwei Gefälligkeiten ersuchen. Erstlich, dass du mir bei dieser Gelegenheit den freien Gebrauch meines Verstandes und zweitens den ungestörten Besitz meiner Stube erlauben mögest. Ich wünsche mein Studierzimmer so bald als möglich wieder für mich allein zu haben.« Mrs. Bennet konnte sich, trotz des verweigerten Beistandes ihres Gatten, doch noch nicht entschließen, die Sache aufzugeben. Sie wendete bei Eliza abwechselnd Bitten und Drohungen an, suchte Jane für ihr Interesse zu gewinnen, aber alles vergebens. Lizzy blieb fest bei ihrem Vorsatz und Jane verweigerte mit der größten Freundlichkeit ihre Einmischung. Mr. Collins stellte unterdessen in der Einsamkeit Betrachtungen über das soeben Vorgefallene an. Er hatte eine zu gute Meinung von sich selbst, um den wahren Grund, weshalb ihn seine Cousine verworfen, zu ahnen. Und obgleich sein Stolz etwas beleidigt war, litt er doch übrigens nicht. Seine Neigung bestand nur in der Einbildung, und die Möglichkeit, dass Eliza der Mutter Vorwürfe verdienen könnte, ließ kein Bedauern in ihm aufkommen. In diesem Augenblick allgemeiner Verwirrung betrat Charlotte Lucas das Haus, um den Tag bei ihrer Freundin zuzubringen. Lydia begegnete ihr auf dem Vorsaal und flüsterte ihr zu: »Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Hier gibt's nichts als Spektakel. Stellen Sie sich vor, dass Mr. Collins Eliza einen Heiratsantrag gemacht und dass sie ihn nicht angenommen hat.« Ehe Charlotte noch darauf antworten konnte, kam Kitty und erzählte dieselbe Neuigkeit. Und beim Eintreten in das Frühstückszimmer, wo selbst sich Mrs. Bennet allein befand, ward sie mit Klagen über Elizas Eigensinn empfangen. Nachdem das Mutterherz sich entledigt, forderte sie die Freundschaft auf, ihre Rechte geltend zu machen und beschwor Charlotte, alles zu versuchen, um Lizzy ihren Wünschen willfährig zu machen. Die älteren Schwestern traten soeben herein und ersparten der Freundin die Antwort. Nochmals versuchte die Mutter auf gutem und bösem Wege ihren Zweck zu erreichen. Elizabeth erwiderte nur wenig, erklärte sich aber so bestimmt, dass selbst Mr. Collins der letzte Hoffnungsstrahl geschwunden sein würde, wenn er die Unterredung mit angehört hätte. Aber er kam erst nach dem Schluss derselben, und Lizzy eilte, der letzten mütterlichen Erklärung aus dem Wege zu gehen. Jane und Kitty folgten ihr bald nach. Lydia aber war entschlossen, die Sache mit anzuhören und schien deshalb Mrs. Bennets Blicke und Winke nicht zu verstehen. Charlotte sah sich noch durch Mr. Collins zurückgehalten, dessen höfliche Fragen nach jedem einzelnen Glied ihrer Familie sie erst beantworten musste. Nachdem dies geschehen, zog sie sich mit Lydia in eine Fenstervertiefung zurück, und Mrs. Bennet begann im klagenden Ton: »Ach, Mr. Collins!« »Lassen Sie uns, verehrte Mrs. Bennet, für immer über diesen Gegenstand schweigen. Fern sei es von mir, mich durch das Betragen Ihrer Tochter beleidigt zu fühlen. Ergebung in unvermeidliche Übel ist unserer aller Pflicht und vor allem die Pflicht eines jungen Mannes, der wie ich so glücklich gewesen ist, früh ein Amt zu erhalten. Auch hat der Zweifel, ob ich durch die Hand meiner schönen Cousine an häuslicher Glückseligkeit gewonnen haben würde, vielleicht etwas dazu beigetragen, mir das Entsagen leichter zu machen. Dass ich meine Ansprüche an Miss Elizabeths Hand zurücknehme, ohne vorher um Ihre und Mr. Bennets Fürsprache gebeten zu haben, werden Sie hoffentlich nicht als Mangel an Respekt betrachten. Ich habe allerdings darin gefehlt, die abschlägige Antwort von Ihrer Tochter Lippen anstatt von den Ihrigen zu empfangen. Aber als Menschen sind wir alle des Irrtums fähig, und ich kann mich nur mit der guten Absicht entschuldigen. Ich hatte gehofft, mir eine liebenswürdige Lebensgefährtin zu sichern, indem ich durch diese Wahl zu gleicher Zeit der übrigen Familie einen Ersatz für die zukünftige Beschränkung ihrer Umstände zu geben gedachte. Wenn meine Verfahrensweise hierbei tadelhaft gewesen sein sollte, bitte ich mir zu verzeihen. Der Wille war gut.